im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 13 Minuten sind wir unter uns hier im Radio bei 1 Live und dann kommt das WDR Fernsehen dazu und wie immer dienstags eine Freithemennacht. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Hier nochmal die Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist Alexander, 26 Jahre. Guten Morgen, Alexander. Guten Morgen, Domian. Hallo, Alexander. Hi. Weswegen rufst du an? Wegen meiner Spielsucht. Die ist wirklich extrem. Ich zocke seit 5 Jahren an Automaten. Mhm. War auch schon stationär in der Klinik gewesen. Mhm. 4 Wochen lang. Und wie gesagt, nach der stationären hat es vielleicht ein Jahr gut gehalten, dass ich vielleicht nur mit 20, 30 Euro reingegangen bin, sonst habe ich mein ganzes, sagen wir mal so, ich bin arbeitslos, man hat hier verspielt sofort Anfang des Monats. Du hast und ich lebe mit 20, 30 reingegangen, was heißt das? Mit 20, 30 Euro noch reingegangen. Ach, Euro. Nach der, okay. Genau, Euro, genau. Mhm. Wie gesagt, hat er stationär einigermaßen Griff gehabt. Vorher habe ich natürlich mein ganzes Hartz IV im Casino gelassen. Mhm. Und ich lebe alleine, musste mich selber sorgen und ja, da bin ich schon so ein bisschen am Ende. Ja. Wie lange bist du schon Hartz IV? Mittlerweile seit 3 Jahren. Ja. Dazu muss ich sagen, meine Vergangenheit ist nicht gut gelaufen, kein Schulabschluss, vorbestraft gewesen. Ist ein bisschen schwierig, momentan eine Arbeit zu finden. Mhm. Und deswegen bin ich da ein bisschen reingeraten. Wie sieht's denn aktuell aus? Wie oft bist du jetzt am Spielen? Ja, also sobald es Geld gibt, sagen wir mal Ende des Monats, bin ich schon sehr, sehr früh bei der Bank und sofort um 8:30 gehe ich da rein und 2-3 Stunden, wenn Scheiße läuft, bin ich raus und habe kein Geld mehr. Und von was lebst du dann die restliche Zeit? Ja, dann leihe ich mir was von Freunden oder sonst irgendwas. Aber das geht doch auf Dauer nicht mit dem Leihen. Die leihen dir doch nichts mehr. Ja, das geht schon. Die leihen schon, die sehen jetzt, wenn die einen guten, ich bin ja gut befreundet mit denen, also sagen die ja nicht, ey, ich lasse dich jetzt im Stich oder so. Wenn du so zusammenziehst bei dem und bei dem und bei dem, wie viel Schulden hast du mittlerweile? Das sind hochkommen auf 150 Euro im Monat, 200 Euro. 150, 200 Euro Schulden? Ungefähr, ja. Das geht ja, das ist ja nicht viel. Ja, das ist nicht viel, aber natürlich, wenn du vom Arbeitsamt lebst, ist das schon viel. Also ja. In der ganzen Zeit haben, ich frag's nochmal, haben sich... Ach, nein, das weiß ich nicht. Ich meine jetzt monatlich, was ich mir leihe. Ach so. Hab, das meine ich. Okay, also das da kommt deine, was glaubst du als Gesamtsumme, wie viel du jetzt Schulden hast bei deinen Leuten, die du nicht zurückgezahlt hast? Lass es vielleicht schon an die 2000 Euro sein mindestens. Mhm. Also wenn nicht noch mehr. Mhm. Ja. Diese stationäre Behandlung, ja. Wann war die? Die war vor genau 2 Jahren war das ja gewesen. Das war bei der Weltmeisterschaft, genau. Bei der Weltmeisterschaft war ich drin gewesen. Wie kam es denn dazu, dass du dich dieser Behandlung unterzogen hast? Ja, ich habe mir einfach mal irgendwann gedacht, irgendwann muss man mal einen Schlussstrich ziehen, da muss noch was passieren. Und dann habe ich selber das in die Hand genommen, bin hingegangen, habe mich beraten lassen und habe das dann selber mal durchgezogen. Mhm. Und habe jetzt auch immer noch Ansprechpartner. Aber natürlich ist die Motivation jetzt nicht mehr so hoch, dahin zu gehen, weil dann wieder denkst, ja, ein Jahr spielst du da wieder nicht so viel und dann kommt das wieder. Einmal Zocker, immer Zocker, sagt der Therapeut zu mir. Sagt der Therapeut? Der sagt der Therapeut zu mir. Ja, ein sehr motivierender Therapeut. Ja, das ist es ja gewesen. Das ist die Motivation nicht so hoch. Das hat der Therapeut da in der Klinik gesagt? Nicht in der Klinik, da gibt's ja so eine Gesprächsstunde vorher. Bevor du in die Klinik in Stationäre reingehst, gibt's da so eine Runde, wo du mal einmal in der Woche hingehst. Okay. Diakonie nennt man das. Und dann spricht man eine Stunde und dann sagt er, einmal Zocker, immer Zocker. Und das hat er wirklich so gesagt. Na, vielleicht hat das in dem Sinne gemeint, wie einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Weißt du, genau. Das sagt man ja auch. Das heißt aber nicht, dass du immer trinkst, sondern dass du eigentlich Alkoholiker bist, aber du hast die Chance, trocken zu werden. Vielleicht hat er es ja in dem Sinne gemeint. Wollen wir es mal hoffen, dass er es in dem Sinne gemeint hat. Wie fandst du denn diesen stationären Aufenthalt? Ich fand es, eigentlich fand ich es sehr entspannt. Da kamst du auch natürlich aus dem Hause raus, weil ich bin ja momentan auch so ein nachdenklicher Mensch. Kann man schon sagen, Art Depression habe ich schon. Ich bin sehr unzufrieden mit meinem Leben, wie es momentan ist. Mhm. Vor anderthalb Jahren ist doch meine Mutter verstorben. Hast du Geschwister? Ja, vom väterlicherseits, aber alles kein Kontakt mehr, außer meine Stiefschwester. Und warum hattest du einen guten Kontakt mit der Mutter? Ja, habe ich gehabt, ja. Und mit dem Vater? Mit dem Vater überhaupt kein Kontakt mehr. Ja. Weswegen bist du damals straffällig geworden? Straffällig geworden, damals war ich ungefähr 18, 19 Jahre alt. Da habe ich mit meinem Vater gewohnt, kein Taschengeld bekommen, keine Arbeit gehabt. Und dann sind wir mit den Jungs losgelaufen, haben Leute überfallen, wirklich Körperverletzungen gemacht, alles drum und dran. Das bereut man jetzt. Ich habe die Strafe gekriegt und seitdem habe ich auch nie wieder eine Anzeige gehabt. Das war eine Scheißzeit gewesen. Ja, das ist auch ehrlich so. Oder bist du manchmal in der Versuchung jetzt, wo du so drin steckst, in den finanziellen Schwierigkeiten, irgendwas Krummes nochmal zu drehen? Niemals, niemals. Niemals? Nicht einmal drüber nachgedacht. Das okay. ist wirklich abgeschlossen und das will ich nie wieder machen. Alexander, ich kann ja verstehen, wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist. So wie du es jetzt gerade geschildert hast, ist ja nur auch eine ganze Menge schiefgelaufen. Ja. Und du hast Mist gebaut. Du reflektierst das aber auch. Du denkst darüber nach. Und, vor allen Dingen, du bist erst 26. Mit 26 hat man noch gute Chancen, das Ruder wirklich rumzureißen, wenn man es will. Ja, die Motivation ist aber nicht bei mir da dominieren, das ist mein Problem. Ich frage mich, warum? Weil du einmal eine Niederlage erlebt hast, gibst du so schnell auf? Du warst einmal in einer Klinik und das hat nicht funktioniert. Ja. Hast aber in der Klinik eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja. Dann lerne ich daraus, dann versuche ich es ein zweites Mal oder vielleicht sogar ein drittes Mal oder ein viertes Mal, bis ich es geschafft habe. Denn diese Haltung heißt aufgeben. Dann kannst du dich gleich in die Gosse legen. Ja. Wenn du aus diesem schwierigen Leben rauskommen willst, dann nur mit großer Anstrengung, Alexander. Das geht nur mit großer Kraft, einem großen Kraftakt deinerseits. Mhm. Und dem zugrunde muss Willen liegen, dein Wille. Und dann kannst du dir von außen Hilfe holen, aber du musst das Tier sein, das will. Das hängt vielleicht auch daran, dass ich auch viele Arbeitsstellen angefangen habe und nie durchgezogen habe. Ich bin immer erzählt, ich habe immer unterbrochen. Ich habe nie was im Leben durchgezogen. Gut, höchste Zeit, das mal anzugehen. Wie weit, du hast keinen Schulabschluss, sagst du? Also ich sag mal, von den Etappen her, die erste Etappe müsste sein, von der Spielsucht runterzukommen. Der zweite Schritt muss sein, dass du einen Schulabschluss nachholst. Ja. Hauptschule oder mittlere Reife. So, und der nächste Schritt wäre eine Ausbildung. Du siehst, was da für ein Berg vor dir steht. Aber den kannst du schaffen. Du wärst nicht der Erste, der es schafft. Aber du musst... Ja, das alles so leicht gesagt. So. Nee, ich sag das nicht leicht, Alexander. Ich weiß, was ich da sage. Das ist nicht leicht. Das ist kein leichter Weg. Ich habe jetzt schon 10-mal gesagt, wie schwierig das ist. Mhm. Aber du kriegst es nicht geschenkt, ein anderes Leben. Und das Leben, in dem du jetzt steckst, ist beschissen. Ist richtig beschissen. Ja, das ist beschissen. Ja. Man hat keine Freundin, weißt du. Ich sehe noch nicht mal schlecht aus oder sowas. Aber Frauen kosten ja momentan auch Geld. Du willst ja mit dem irgendwo mal hingehen im Kino oder was essen gehen. Klar. Kannst du ja nicht, wenn du vom Hartz IV lebst oder dein Geld verzockt, geht nicht. Ja, klar. Das alles blockiert in deinem Leben. Das ist alles blockiert, definitiv. Du lebst allein in einer kleinen Wohnung? Ja, ich lebe allein in einer kleinen Wohnung seit ungefähr 6 Jahren. Hattest du mal eine längere Beziehung schon? Ich hatte so gesagt, in meinem Leben noch nie längere Beziehung. Früher war ich immer der Typ gewesen, der auch Spaß aus war, mein Leben genossen, so eine Art. Aber mittlerweile fehlt da schon einen in der Nähe. Vielleicht baut so eine Freundin noch einmal auf, mehr Motivation oder sonst irgendwas. Aber so eine zu finden, die mich jetzt so nimmt, wie ich bin, das ist schwierig, sehr schwierig. Mhm. Also müsstest du an der Stelle die Schraube drehen, wo du drehen kannst, nämlich an dir selbst. Ja, und an deinem Leben, weil dann wird automatisch auch das andere funktionieren. Da bin ich ganz sicher, das weißt du auch. Ja, klar. Also der nächste Schritt wäre, sich um erneut um eine Therapie, um einen Klinikaufenthalt zu bemühen, Alexander? Das werde ich in Angriff nehmen. Bitte? Das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Auch wenn die Motivation nicht so hoch ist, aber ich muss es durchziehen. Es geht nicht anders. So kann es nicht weitergehen. Was hast du denn, wenn du in deinen stillen Stunden so rumsitzt, hast du wahrscheinlich auch irgendwelche Träume. Was würdest du gerne sein oder machen? Mal abgesehen von allen Voraussetzungen jetzt, die du nicht erfüllst. Ja, mein Traum ist einfach, ein eigenes Haus zu haben, bodenständig zu sein, Arbeit zu haben, eine Familie zu haben, Frau, Kind, gesichertes Einkommen und einfach mal so sorgenfrei zu leben, so wie jetzt. Ja, aber siehst du, das sind ja alles ganz handfeste Sachen, die du da nennst. Ja. Für die es sich lohnt, dann auch zu kämpfen und etwas zu unternehmen. Ja, klar. Eine Familie, ein Einkommen, ein Job, ein Haus sogar, oder zumindest eine schöne Wohnung zu haben. Eine schöne Wohnung reicht. Damals, als du im Knast warst, wie hast du auch Leute verletzt vorher? Ich habe keine Leute verletzt. Ich spreche da eigentlich sehr, sehr ungern drüber und ich schäme mich eigentlich dafür, aber ich sage es einfach mal so, wir haben damals, andere soll es vielleicht jetzt lustig klingen, die zuhören, aber damals, wenn wir so doof gewesen haben, eine Pommes würde überfallen. Eine Pommes wurde. Sind reingegangen mit einer Softgun, keine richtige Waffe. Natürlich sah sie aus im Dunkeln. Wir haben gewartet, bis er rauskam. Und dann haben wir natürlich die Softgun am Kopf gehalten, das Geld raus. Aber in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich Angst gekriegt und ich habe das mittendrin unterbrochen. Ich hatte ja nicht die Eier gehabt. Mir hat es einfach nur leid getan. Gerade die zu beklauen, die auch wenig haben. So sieht's aus. Ja. Gut, das ist Vergangenheit. Daraus hast du gelernt, hast du gesagt. Ja, und dann ist das auch ein Wort. Alexander, du musst jetzt initiativ werden und du musst etwas unternehmen. Ich möchte gerne, dass mein Psychologe noch mal ein paar Worte mit dir spricht, der Frank, der dir vielleicht noch ein paar Tipps geben kann, organisatorischer Art. Und da musst du es in die Hand nehmen. Und dafür wünsche ich dir wirklich viel Glück und drück dir die Daumen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Domian. Alles Gute. Du legst auf, Frank meldet sich. Alles klar. Okay, Alexander, ciao. Ciao, ciao. So, meine Lieben. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, bis das wieder Fernsehen dazu schaltet und dann machen wir ein bisschen Musik bis dahin. Meine Lieben, jetzt sind wir alle vollständig. Ich begrüße sehr, sehr herzlich auch die Zuschauer vom WDR Fernsehen. Schön, dass ihr da seid. Jetzt sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Kleine Verspätung hier im Fernsehen. Wir haben im Radio schon angefangen. Freithemennacht heute, wie immer dienstags. Und ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der nächste Anrufer ist der James. James ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, James. Ja, moin. Hallo. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass ich dich mal an der Strippe habe. Siehst du, so geht ich das. Ich habe mir früher immer die Sendung von meiner Mutter aufnehmen lassen nachts. Ja, lang ist her. Ja. So, jetzt bist du bei mir, James, mit 30 Jahren. Genau. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich war mal ein Mädchen. Das heißt, du bist transsexuell. Transsexuell. Genau. Ich bin immer mittlerweile ein bisschen vorsichtig mit den Begriffen. Transidentität. Ja, genau. Ja, ich weiß. Ja. Und dann gibt's die das ganz schlimm finden, wenn man sagt Geschlechtsumwandlung, aber ich sehe das nicht so eng. Ja. Ja, und ich habe die letzten 10 Jahre halt mit der Angleichung zugebracht und habe mich dazu entschlossen, mir aus meinem Unterarm einen Penis basteln zu lassen, habe aber trotzdem meine Scheide behalten. Das war mir wichtig und ja. Wie geht das? Man hat die Scheide, du hast die Scheide und du hast einen Penis? Ja, genau. Beschreib mir das mal, wie das räumlich das aussieht und wie das operiert wurde. Ja, das ist ganz tricky. Ich habe das selber, ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen. Ich war auch der Erste, der das hat so machen lassen. Mittlerweile steht das auf der Homepage des Arztes, dass das geht. Also es ist so, dass der Penis ist ja relativ weit vorne, da wo die Klitoris auch sitzt, nur noch ein Stück weiter höher. Dann kommen die Hodenimplantate und erst dahinter ist die Scheide Richtung Po. Also das ist, die liegt relativ weit hinten, das denkt man gar nicht. Und man sieht die nicht, die ist unsichtbar bei mir, aber man kann sie halt benutzen. So. Wie sie, ja. Also wenn man hinguckt, sieht man sie schon. Wenn man genau hinguckt. Da müsste ich die Beine spreizen, dann würde man es sehen. Aber ansonsten nicht. Ist völlig unsichtbar. Also der Hodensack hängt quasi über der Scheide. Wenn du vor mir stehen würdest, nackt, dann würde ich die Scheide nicht sehen. Richtig. Genau, die würdest du nicht sehen. Nee. Wie sieht der künstlich geformte Penis aus? Also, das Problem dabei ist, dass die Haut vom Unterarm sehr hell ist. Das heißt, der fällt schon mal farblich ziemlich auf. Weil der halt sehr weiß ist. Es wird dann eine Eichelplastik geformt, dass das so ein bisschen echter aussieht. Und ich habe mir das halt noch tätowieren lassen, dass das ein bisschen dunkler ist. Aha. So wie eine Eichel. Aha. Mein Tätowierer hat Höllenqualen gelitten, weil er dachte, ich hätte da so viel Gefühl drin wie er. Aber hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Kann man das denn so modellieren, dass es wirklich wie ein echter Penis, ein normaler Penis aussieht? Ja, nur die Farbe nicht. Die Farbe, die fällt halt auf, die ist hell. Aber ansonsten ist das kein Aber Problem. Aber das ist ein Penis ohne Vorhaut. Genau, richtig. Bei einer Frau kann man nicht basteln. Genau. Quasi ein beschnittener Penis. Der besteht jetzt, man hat das Gewebe und die Haut vom Arm genommen, sagst du vom Unterarm. Genau. Und hat die doppelt gerollt mit ihren Nerven und Blutgefäßen und hat die Nerven einmal an die Klitorisnerven angeschlossen und einmal an die Hautnerven. Mit was ist der Penis denn gefüllt? Ich der frage Penis so, weil ich aus das doppelt gerollter Haut. Da wird einmal die Haut wird genommen, du hast so einen Hautlappen, dann wird die Haut genommen und die wird um einen Katheter rumgewickelt. Das heißt, du hast eigentlich Haare in der Harnröhre. Dann wird die Haut nochmal andersrum gewickelt und dann hast du ja eine doppelt gerollte Rolle sozusagen. Und wie groß? So 12 Zentimeter und Umfang am Ansatz 15 und an der Spitze 12,5. Also ganz normal männlicher Penis eigentlich. Das heißt, es gibt eine Erektion? Die Erektion, die kommt dadurch zustande, dass ich in meinem Bauch ein Flüssigkeitsreservoir habe. Und da ist Kochsalzlösung drin. Und dann laufen da ganz viele Schläuche lang und Kabel. Und in meinem Penoid sind 2 Zylinder, die sich mit dieser Flüssigkeit befüllen lassen. Und das steuere ich über so ein Knopf, sag ich mal, im Hodensack und da drücke ich rauf und dann fließt die Flüssigkeit von dem Reservoirballon im Bauch, fließt in das Penoid rein und der Penis richtet sich auf. Das kann ich stundenlang machen, das könnte ich jahrelang machen. Das klingt kompliziert und auch anfällig. Funktioniert es immer? Anfällig? Es funktioniert immer, aber die Pumpen gehen gern mal kaputt und meine war kaputt, die hat sich von selber aufgepumpt, das war nicht so lustig. Und die Krankenkasse meinte immer zu mir, nein, das muss 15 Jahre halten. Wie lange hat es bei dir gehalten? 2 Jahre. Und das heißt, dann muss wieder operiert werden? Genau, dann muss wieder operiert werden. Nicht schöner. Nun sagst du, du kriegst eine Erektion auf diese mechanische Art und Weise, mehr oder weniger mechanisch. Empfindest du denn in diesem Penis, mit diesem Penis auch etwas? Leider habe ich Pech gehabt. Also ich empfinde sehr wenig. Ich merke nur, wenn ich reinkneife oder kratze, und das macht man ja beim Sex eher weniger. Aber ich habe ja noch die Klitoris, die da war und die wurde von ihrer Oberschicht oberflächlichen Haut befreit und wurde in das Pinoid so reingesetzt. Also ich komme da noch ran, ich kann die ertasten. Und wenn ich was Vibrierendes ranhalte, dann ist es auch wie vorher. Aber das heißt, also ich komme da weiter ran. Ja, aber das heißt, optimal kannst du nicht mehr an der Klitoris empfinden und optimal kannst du nicht im Penis empfinden. Genau, ja. Bereust Deswegen du diesen, bin ich froh, dass ich die Scheide noch habe. Bereust du diesen Eingriff, dass etwas von der Klitoris abgenommen wurde? Bereust du das? Ehrlich gesagt, ja. Ja, das also, ist gleich meine Gedanke. Aber die war vorher halt so riesig. Die war wirklich riesig. Meine Klitoris war insgesamt 4 Zentimeter lang, weil die ja so wächst durch die Hormone. Mhm. Und die ist so aufgefallen. Die hat mein großes Penoid immer zur Seite geschoben und dann hatte ich 2 Penisse. Mhm. Und das sah so scheiße aus. Und dann, aber ehrlich gesagt war die Empfindsamkeit viel besser, als das Ding noch nicht versenkt wurde. Mhm. So, du bist ein ungewöhnlicher Mensch in dieser Konstellation. Ja. Ja, das kann man ja so sagen. Wie ist das bei der Partnerwahl, Partnersuche? Erstmal deine sexuelle Ausrichtung. Bist du lesbisch, bist du schwul oder bi? Schwul beziehungsweise pansexuell. Also mir ist es jetzt nicht wichtig, welche Geschlechtsidentität mein Gegenüber hat. Aber ich stehe auf Bärte, ich stehe auf Haare, ich stehe auf flache Brüste und auf keine weiblichen Brüste. Penis muss nicht unbedingt sein. Mhm. Aber und Penis ist schon schön. Genau, ja. Und ich war lange bis vor kurzem der Ansprechpartner für die Selbsthilfegruppe hier in Norddeutschland in Bremen. Mhm. Und man fischt dann ja in seinen eigenen Gefilden. Also ich habe mit Transmännern halt. Also ich bin ja ein Transmann und ich habe mit Transmännern Beziehung gehabt, beziehungsweise habe eine Beziehung. Weil man sich dann einfach auch versteht, man weiß so, was die Tabuzonen sind oder wie der andere empfindet. Wie ist das denn in der Sexualität? Du bist mit einem Transmann zusammen, das heißt, dieser Mann hat auch ein männliches Geschlechtsteil? Ah, das wäre ihm nicht so lieb, wenn ich darüber rede. Ah, ja, okay. Lass mir deinen mal zur Seite und ich frage es ganz generell. Wenn du mit einem, sagen wir mal, wenn du mit einem Mann zusammen bist. Ja. Einem schwulen Mann zusammen bist. Interessiert der sich beim Sex nur für deinen künstlichen Penis oder sogar, obwohl er vielleicht schwul ist, auch für deine Restscheide? Das ist ganz spannend und zwar, ich war noch nicht mit vielen Männern im Bett, mit sehr wenigen, aber die Scheide hat halt den Vorteil, man muss sie nicht vorher spülen, sie kann sich selber befeuchten, sie funktioniert gut, sie hatten auch Muskulatur, also die Männer waren positiv überrascht. Da warst du aus den schwulen Jungs, war Hetero-Jungs wahrscheinlich. Genau, richtig, ja. Nee, also das fand ich dann immer besser als Analsex, weil Analsex finde ich immer ein bisschen eklig, muss ich sagen. Also ich selber habe da einen leichten Ekel vor. Ja. Die Scheide ist halt selbstreinigend, sauber, funktioniert. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte wie gesagt mit wenigen Männern etwas und ich bin auch derjenige, der da an die Scheide, also ich selber benutze die für mich alleine. Mhm. Aber bevor da jemand rankommt, muss ich den schon verdammt lange kennen und intim mit ihm gewesen sein. Also es ist nur für mich wirklich, weil es einfach einen viel intensiveren Orgasmus mir beschert und einen viel schnelleren Orgasmus. Und durch die Scheide wird dann natürlich auch der Urin ausgeschieden, so wie... Nee. Ach so. Die Harnröhre geht auch über das Penoid. Ach. Das ist übrigens das Schwerste an der OP, die Harnröhre. Das ist das, wo die ganzen Ärzte immer dran scheitern. Ich finde das, ich muss sagen, das ist eine ganz große chirurgische Kunst, so ein Gebilde zu bauen, finde ich. Sowas zu operieren. Aber die grundsätzliche Frage nochmal, James, warum hast du dich für beide Geschlechter entschieden und hast nicht gesagt, ich will nur den Penis? Weil die Scheide, also ich habe, früher war die Scheide für mich so schlimm wie die Brüste, das war ganz schlimm, da bin ich nicht rangegangen. Mhm. Und durch die Libido-Steigerung, durch das Testosteron, habe ich die angefangen zu benutzen. Und damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen vom Kopf her. Mhm. Und dann hatte ich einen tollen Psychiater und der hat zu mir gesagt, weißt du, also wenn ich eine Scheide hätte, würde ich sie auch benutzen. Mhm. Und der hat gesagt, das sei völlig okay. Und dann habe ich halt für mich reingespürt und dachte so, warum soll ich mir etwas entfernen lassen, was empfindet, was was funktioniert. Ist das, ja, das funktioniert. Und wenn das einfach weg ist, ich kenne einige, die bereuen, dass sie sich die Scheide haben entfernen lassen, weil das einfach, ja, es empfindet einfach. Ne? Aber wenn du jetzt heute nochmal entscheiden könntest, würdest du dich gegen diese Penisoperation entscheiden? Das ist eine gute Frage. Ich, es gibt noch eine Vorstufe, die vor dieser großen OP kommt. Das nennt sich Klitorispenoid. Da wird die Klitoris, da wird die Harnröhre in die Klitoris reingesetzt und dann ist der Penis, der ist so dick wie ein Finger und ist ungefähr so 3 Zentimeter lang. Mhm. Das hatte ich vorher. Damit konnte ich nichts anfangen. Mhm. So. Aber das war gut zu stimulieren. Mhm. Jetzt kann ich mit dem Penis was anfangen, spüre aber wenig. Also es ist beides irgendwie nicht ideal. Also so super glücklich bin ich mit der Gefühlsentwicklung nicht. Mhm. Aber so der Gedanke, am liebsten hätte ich gar nichts unten gemacht, ist nee, das nicht. Das nein. Mhm. Also das no way. Also die Schamlippen und so, das war Horror. Mhm. Also das nee. Da sind jetzt ja die Hodenimplantate dran. James, ich freue mich, dass du angerufen hast, weil du das sehr plastisch uns mal beschrieben hast. So etwas habe ich in der Genauigkeit noch nicht erklärt bekommen und schon gar nicht so einen besonderen Fall gehört, dass beide Geschlechtsteile quasi noch vorhanden sind. Ja, also ich war beim Arzt in München. Ich weiß nicht, darf man den Namen sagen oder ist das... Sag ihn mal vielleicht nicht. Okay, ich sag ihn nicht. Auf jeden Fall war ich halt, es gibt viele Ärzte in Deutschland und es gibt halt nur diesen einen, der halt das operiert, dass man die Scheide behalten kann. Mhm. Aber das macht er erst, seitdem er das bei mir gemacht hat. Ah ja, bist du da jemand, der wirklich da jetzt Geschichte geschrieben hat in dem Bereich. Ja, Medizin. Bin ich auch stolz drauf, ja. Ja, genau. Ein Vorreiter. Ja, richtig. Lieber James, genau. Dann hast du schon ein bewegtes Leben hinter dir, das kann ich mir schon, das erahne ich schon. Ja, bevor man da wirklich dann zu der Identität kommt, die man ist und dass man die auch leben kann, das ist für euch oft ein schwieriger Weg. Ja, schön, dass ihr, ich hatte 30 OPs. Ja. Und zusätzlich die ganzen seelischen Metamorphosen, die da abgehen. Gut, dass wir in einer Zeit leben, wo das relativ gut möglich ist und wo die Toleranz ja doch auch schon recht groß ist. Und in Deutschland wird es bezahlt von den Krankenkassen. Das ist in den ganzen anderen Ländern halt ganz, ganz schwierig. Ja, auch die Österreicher, die haben sogar Probleme. Dann sind wir und mal die vorbildlich. Die Schweizer. Wir sind da, das kostet ja alles, die Penis, der Penisaufbau kostet ja um die 56.000 Euro. Boah. Ja. 56.000 Euro kostet das. Genau. Und da ich danke, liebe Krankenkasse, dass ihr so nett seid. Ja, danke. Ich danke allen Menschen, die da schön fleißig einzahlen, die mir den Penis gespendet haben, sozusagen. Ja. Lieber James, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, dir und deinem Liebsten. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050 und hier ist der Lukas. Lukas ist 27. Guten Morgen, Lukas. Guten Morgen, Domian. Hallo, Lukas. So, jetzt sind wir beide dran. Um was geht's? Ja, und zwar, ich bin 27 Jahre alt und es geht um meine Beziehung mit meiner Freundin. Wir sind jetzt fast 10 Jahre zusammen. Ja. Wir haben nur ein Problem, sie will halt keinen Sex, beziehungsweise wir hatten bis jetzt nur 2 bis 3 Mal insgesamt Sex. Insgesamt? In den 10 Jahren? Ja. 2 bis 3 Mal nur? Ja. Ja, Mensch, Lukas, wie hältst du das denn aus? Ja, weiß ich nicht. Wir waren auch vor 2,5 Jahren oder so, hatten uns für ein halbes Jahr getrennt. Und aber wir haben irgendwie schon gemerkt, dass wir zueinander gehören. Ich meine, persönlich verstehen wir uns super. Aber mir kommt das ein bisschen so vor, als wäre das fast so eine beste Freundschaftsbeziehung. Ja, als, ja. Also ich gehe jetzt davon aus, so verstehe ich das, dass deine Freundin den Sex nicht will. Ja, genau, richtig. Warum will deine Freundin den Sex nicht? Ja, das weiß ich nicht. Also wir haben viel miteinander geredet. Wir haben auch oft drüber gesprochen und wir haben es halt probiert und es kam mir so vor, als also sie selber sagt einfach, sie hat da keine Lust, also beziehungsweise ihr bringt das nicht so. Hat sie denn generell keine Lust oder nur keine Lust auf dich? Nee, generell. Weißt du, ob sie sich selbst befriedigt? Nee, das tut sie auch nicht. Also es gab eine Zeit lang, wo wir es halt versucht haben, wo diese zwei, drei Mal waren, wo es ja am Anfang wehgetan hat und ich halt gesagt habe, sie kann ja vielleicht versuchen, dass sie es sich erstmal selber macht und irgendwie erweitert und so. Aber ansonsten befriedigt sie sich jetzt auch nicht so wirklich selbst. Bist du denn der erste Partner für sie? Nein, ich bin der zweite. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt 26. Ja, und wie war das mit dem Partner davor? Ja, da war sie halt 16 und mit dem Partner davor hatte sie wohl auch nur so Petting und oral, beziehungsweise halt mit der Hand und so. Nochmal ins Detail zu gehen, was eure Sexualität anbelangt. Du sagst, zwei, vielleicht dreimal habt ihr miteinander geschlafen. Ja. Heißt das, dass ihr sonst gar nichts gemacht habt in all den Jahren? Ja, also wir machen halt Petting und Oralsex und so. Ach so, das gibt es schon. Ja, okay. Aber sie braucht es auch nicht wirklich. Sie macht es, wenn überhaupt, einmal im Monat oder so, ist das für sie schon okay. Und sie macht es dir zuliebe? Nee, einmal im Monat bei ihr jetzt. Sie lässt es über sich ergehen, weil sie weiß, dass du es gerne möchtest. Ja, aber sie findet es dann auch schön, wenn ich es dann bei ihr mache. Hat sie dabei einen Orgasmus schon gehabt? Wie bitte? Hat sie dabei schon einen Orgasmus gehabt? Ja. Das schon? Das schon, ja. Also sie empfindet Lust, wenn ich es bei ihr mache und so. Aber so wirklich den Verlangen danach, nach mehr, hat sie jetzt nicht. Naja, also, wenn sie Lust empfindet, heißt das ja noch nicht, dass sie einen Orgasmus hatte. Weißt du das, ob sie einen Orgasmus hatte? Ja, ich denke schon, ja. Du denkst schon. Hat sie es gesagt? Ich hatte einen Orgasmus, einen Höhepunkt? Also wie gesagt, es passiert ja einmal im Monat und so und dabei denke ich schon, dass sie einen Orgasmus hat. Also die Kontraktion und so weiter, die sie hat, sagt davon aus. Also fühlt sich auch an. Ihr macht alle möglichen Sachen, aber es geht nur nicht der klassische Geschlechtsverkehr. Das will sie nicht. Genau. Geschlechtsverkehr geht nicht. Wir haben auch mal Analsex probiert, aber das hat sie auch nicht wirklich gemocht. Ansonsten halt Vibrator oder so, aber ansonsten würde ich den Sex hatten halt nicht. Wenn ihr das macht, ja. Petting, Oral und sowas, von wem geht da die Initiative aus? Ja, also meistens von mir, weil wir sehen uns mal halt am Wochenende und nicht unter der Woche. Ach, ihr wohnt nicht zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Das haben wir so entschieden, war besser im Moment für uns so, weil ist auf jeden Fall eine lange Geschichte und wir sind einfach zum Schluss gekommen, erstmal nur nicht zusammenziehen, wir machen halt einen Schritt nach dem anderen. Okay. Und auf jeden Fall, die Initiative geht dann eher von dir aus als von ihr, wenn ihr euch dann seht am Wochenende. Genau, und am Wochenende, ja, ich brauch's halt öfter so und sie macht es dann auch bei mir, aber so wirklich Spaß hat sie jetzt dabei nicht. Das heißt, wenn sie nicht wirklich Spaß hat, dann hast du ja eigentlich auch nicht wirklich Spaß. Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich nur Befriedigung der... Ja, ist eine Mechanik. Genau, eine Mechanik. Also, wenn das jetzt über so einen langen Zeitraum geht, bist du da nicht versucht, ihr fremd zu gehen? Ja, versucht bin ich schon. Ich hatte auch schon Affären und so weiter. Aber mehr als über Küssen bin ich jetzt nicht gegangen, weil ich das blöd finde für meine Freundin. Das auch sonst nicht machen wollte, aber zu Prostituierten und so weiter bin ich schon gegangen. Ach so, das schon. Und hast mit Prostituierten dann auch wirklich geschlafen? Genau, aber das ist dann halt auch mehr Befriedigung der Lust als wirklich Gefühle halt, ne? Naja gut, das ist logisch, wenn man zu einer Prostituierten geht, dass du da nicht wegen der Liebes Geschichte hingehst. Genau. Hat sie das dann, hat sie es erfahren, als du bei Prostituierten warst? Ja, wo wir uns getrennt haben, haben wir ganz offen miteinander geredet und so weiter. Da habe ich ja auch gesagt, das fand ich natürlich nicht schön. Und das mit den Affären hat sie auch irgendwann rausbekommen. Ja, ich weiß nicht. Bist du denn auch zur Prostituierten, oder gehst du auch zu Prostituierten, während du mit ihr noch jetzt zusammen bist oder nur da, als ihr mal getrennt wart? Nee, auch während ich jetzt mit ihr zusammen bin. Und erzählst du ihr das jedes Mal? Nein, auf keinen Fall. Seitdem wir wieder zusammen sind, habe ich ihr davon nichts mehr erzählt. Obwohl sie wahrscheinlich sehr misstrauisch ist. Ich wäre es, wenn ich sie wäre, wäre ich sehr misstrauisch. Ja, weiß ich nicht. Mhm. Ich bin ja eher sowieso so ein extrovertierter Typ und sie eher so introvertiert. Das bedeutet, ich gehe auch mal öfters mit meinen Kumpels feiern oder so. Nochmal zurückzugehen auf die Gründe. Es muss ja einen Grund haben. Ja, richtig. Und gibt es eine dunkle Zeit in ihrer Vergangenheit? Gibt es sexuellen Missbrauch? Gibt es eine Vergewaltigung? Gibt es irgendetwas? Ja, das habe ich auch schon gefragt, aber sie hat das immer verneint und ich gehe auch nicht davon aus, weil die Familie auch super nett ist und so und weiß ich nicht. Na gut, das heißt nichts, wenn die Familie super nett ist, dass da nicht irgendwas passiert. Aber sie sagt nein. Sie sagt nein, genau. Mhm. Ist das für Sie nicht auch unbefriedigend, das nicht zu wissen, was da mit dir los ist? Ja, eine Zeit lang hat das halt auf unsere Beziehung sehr gedrückt. Das war auch die Zeit, bevor wir uns halt getrennt haben. Es ist an sich eine unbefriedigende Situation. Wie soll das weitergehen? Ja, eben. Und das andere Problem finde ich auch, sie will auch gar nicht küssen, so wirklich. Also Zärtlichkeiten finden auch nicht großartig statt? Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, es fühlt sich manchmal mehr an wie eine beste Freundschaft mit Lustbefriedigung als Beziehung für mich. Wollt ihr denn zusammenbleiben? Ja, ich würde es gerne. Also ich meine, ich sehe das immer so als Treppe zum Glück, sage ich mal. Und die Treppe ist aber schon sehr lang im Moment. Ja, genau. Gerade die Stufe, auf der wir gerade stehen, die ist ja schon seit sehr lang die gleiche Stufe. Und ich würde schon gerne eine Stufe höher gehen. Wir haben auch schon über Kinder gesprochen und so weiter. Ich will auch welche, aber dann nur über künstliche Befruchtung oder sowas. Ach, Mensch, Lukas, echt so weit überlegt ihr schon, ihr wollt Kinder haben, aber dann über künstliche Befruchtung. Ja, genau. Das stimmt doch grundtief in der Beziehung was nicht. Ich würde die ganze Beziehung zur Disposition stellen. Ja, ich habe das auch schon zur Diskussion gestellt. Das Problem ist, dass ich wirklich sehr sehr liebe eigentlich. Das glaube ich schon. Und ihr seid sehr lange zusammen und seid sehr jung zusammengekommen, dass da natürlich enge Bindungen sind und Verwachsungen auch positiv gemeint. Das ist mir schon völlig klar. Aber da stimmt was nicht. Da ist eine ganz wichtige Grundlage ist nicht gegeben, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn du schon über so einen langen Zeitraum zu Prostituierten immer wieder gehst, ist das das absolute Warnsignal, dass du da irgendwas verändern musst? Ja, aber ich weiß halt nicht, wie es halt weitergehen soll. Also die erste Veränderung wäre, dass du deiner Freundin gestehst, ich gehe zu Prostituierten. Das ist der erste Schritt. Dann kommt aber richtig, richtig Wind in eure Beziehung rein. Ja, wollte ich gerade sagen, aber dann ist ja schon wieder dann die Frage von einer Trennung. Ne? Ja, und die Frage finde ich auch berechtigt in dieser Situation. Du bist ein junger Kerl von 27. Willst du die nächsten 10, 20 Jahre so leben? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja. Genau. Ja, das Problem ist, dass ich halt im Moment auch finanziell ein bisschen von ihr abhängig war, beziehungsweise ihr halt auch eine größere Summe noch schulde. Die Details will ich gar nicht wissen, aber das Finanzielle kann kein Grund sein, etwas aufrechtzuerhalten, was man eigentlich nicht aufrechterhalten sollte. Ja. Bevor du jetzt den ganz großen Schritt machst, wäre ja eventuell eine Möglichkeit, dass ihr mal zusammen zu einer Sexualberatung gehen würdet. Ja, das habe ich auch vorgeschlagen und das habe ich auch schon öfters vorgeschlagen, aber sie meinte, sowas können wir auch so schaffen, sowas brauchen wir nicht, aber nach 10 Jahren weiß ich nicht. Ja, dann sag du ja, okay, wir schaffen es aber nicht, ich gehe zu Prostituierten. Was sagst du jetzt? Dann wird sie wach werden. Fertig, wahrscheinlich. Bitte? Dann? Dann sagt sie wahrscheinlich, ja, dann geh doch und lass mich in Ruhe. Weiß ich nicht. Ja, Kann ich mir so vorstellen. Ja, aber das ist doch die Frage. Du kannst doch nur eine gute Beziehung wirklich auf ein gutes Fundament setzen, wenn du mit der Wahrheit auch offen umgehst, ganz klar umgehst, wenn du alles Wahrheit auf den Tisch legst. Ja. Nur dann geht das. Ja. Ja, ihre Entschuldigung ist ja immer, ja, wahrscheinlich bin ich asexuell und so weiter, aber... Ja, das mag ja vielleicht sein. Wir wollen ihr ja auch gar keinen Vorwurf machen. Vielleicht, wir stochern da ja im Nebel, was mit ihr los ist. Die Frage ist nur, ob man so eine Beziehung führen kann. Ich glaube, auf Dauer geht es nicht und ihr habt euch ja nur wirklich schon sehr bemüht und sehr angestrengt und über so einen langen Zeitraum das versucht. Ja. Aber es funktioniert nicht. Und da muss man irgendwann auch mal die Konsequenzen ziehen und sich nicht in irgendein Lügengebilde zurückziehen, wie du es machst mit deinen Prostituierten. Ja, ja, das Problem ist, dass ich sie halt wirklich ungern verliere, deswegen. Ja, aber das ist manchmal das Traurige, dass man Menschen verliert, die man eigentlich auf irgendeine Weise noch liebt. Aber auf irgendeine Weise ist eben nicht die Weise, die nötig wäre für eine gute, fundierte Beziehung. Ja, das stimmt. Lukas, ich möchte, dass mein Psychologe noch mal kurz mit dir redet und ja, dir vielleicht doch noch die eine oder andere Adresse von der Sexualberatungsstelle gibt. Ja, das wäre gut. Wenn sie nicht mitgeht, dann gehst du mal alleine dahin. Und das solltest du ihr auch sagen. Okay. Und mal sehen, was daraus erwächst dann. Ja, okay. Ja? Gut, ja. Lieber Lukas, dann legst du bitte auf und Frank ruft dich gleich zurück. Ja, okay, Domia, vielen Dank, dass ich auch mit dir reden durfte. Sehr gerne. Auch ein großer Fan von dir. Dankeschön. Und viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke dir, Domian. Ciao. Tschüss. 1.40 Uhr haben wir und hier ist unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Wunder. Ja, ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal ein Wunder erlebt haben oder denen schon mal ein Wunder widerfahren ist. Also habt ihr zum Beispiel eine Erscheinung gehabt? Oder seid ihr trotz einer aussichtslosen Erkrankung vielleicht geheilt worden? Könnt ihr selbst Wunder heilen? Oder seid ihr durch ein Wunder, vielleicht durch einen Unfall gekommen? Ihr habt einen Unfall überlebt, quasi wie durch ein Wunder. Bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet morgen. Das Thema heißt Wunder. Ihr könnt wie immer mailen und euch anmelden unter domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung ab 0 Uhr an oder während der Sendung. Das Thema morgen heißt Wunder. Wer von euch hat schon einmal ein Wunder erlebt? Wunder können ja wirklich sehr vielfältig sein. Es können übernatürliche Erscheinungen sein, es können Engelerscheinungen sein oder ähnliches. Aber es kann auch sowas sein, dass man vielleicht in eine Katastrophe verwickelt wurde und wie durch ein Wunder heil da rausgekommen ist. Also ich bin sehr gespannt morgen auf eure Geschichten und eure Anrufe. domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Hier ist Gökhan, stimmt das, Gökhan? Ja, das stimmt. Gökhan, 22, freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, in der Sendung zu sein. Lieber Gökhan, um was geht's? Also bei mir geht's um ein Thema, das beschäftigt mich schon seit 3-4 Jahren ziemlich sehr, weil das an Ausmaß genommen hat. Und zwar, es geht um meine sexuellen Bedürfnisse, also um meinen sexuellen Drang, besser gesagt. Ja. Ich bin einer in einer Beziehung, ich fange mal so an, dass ich, wenn ich in einer Beziehung bin, dass ich mindestens 2-mal mit dieser Person pro Tag Sex haben muss oder will, besser gesagt. Und bei Frauen ist das halt nicht so. Die wollen das, weil das bei denen wehtut, wollen die das eher weniger haben. Und gibt auch andere, aber egal. Ja, na klar, gibt auch natürlich andere. Ne? Und zu dem Sex noch onaniere ich noch sehr oft, häufig am Tag. Starker also, Sexualtrieb. Sehr starker Sexualtrieb, ja. Genau, das bringt's auf den Punkt. Wenn ich keine Freundin habe, sieht das so aus, dass ich mindestens 3-mal pro Tag onaniere. Und einmal, also ich habe es mal irgendwie mal nachgezählt, da war einmal sogar bis zu 15 Mal am Tag. Das ist schon heftig. Ja, das ist halt zu einem Wochenende gewesen. Das beschäftigt mich sehr, weil man spricht ja natürlich mal manchmal mit Freunden, wie oft hast du Sex und onanierst du mal oder so. Und die anderen alle sind nicht so krass wie ich. Wie lange geht denn das schon? Du bist jetzt 22? Ja, wie gesagt, seit 3-4 Jahren hat das so ein Ausmaß angenommen. Erstmal natürlich unbewusst, aber wenn man sich schon dann Gedanken drüber gemacht hat, dann ist das schon einem bewusst geworden. Bist du im Moment mit einer Frau zusammen? Im Moment nicht. Also im Moment sieht auch mein Tagesablauf so aus, dass ich morgens, also das ist irgendwie schon so zu einem Ritual geworden, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, direkt einmal onaniere. Also direkt schon nach dem Aufstehen. Manche trinken Kaffee, manche putzen sich die Zähne. Ist leider so, aber bei mir ist das also, dass ich direkt dann onaniere und dann mich fertig mache, duschen und so weiter. Mhm. Und dann, wenn ich einen Tagesablauf habe, wenn ich zur Uni gehe oder sonst was, weil ich bin auch Student, dann gehe ich zur Uni und abends geht das dann weiter, dass ich dann je nachdem, wie viel Uhr ich nach Hause komme, also auf jeden Fall, wenn ich einmal nach Hause komme, direkt, dann je nachdem, wie lang der Abend noch ist, häuft sich das sehr. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass du auch sehr viel dann wechselnden Geschlechtsverkehr hast im Moment, wo du keine feste Freundin hast. Ja, genau so sieht's aus. Also ich habe da auch sehr oft ungeschützten Geschlechtsverkehr. Das auch noch? Das leider auch noch. Warum? Warum das? Das könnte man ja ganz schnell abstellen. Na klar, aber ich habe keinen Spaß daran, wenn ich ein Kondom benutze. Tja, da musst du dich leider trainieren hin. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll, aber... Da gibt es keinen Mittelweg. Die Argumente für Kondomen sind ja nun schlagend. Ja. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Du schützt dich einmal vor Krankheiten und es ist eine Verhütungsmethode. Ja, stimmt schon. Bei mir ist das aber so, dass ich sobald ein Kondom draufziehe, mein erregter Penis direkt schlaff wird und dass ich dann keinen Sex mehr haben kann. Und dann fragen die Frauen sich natürlich, was ist los? Wieso machst du, was ist los mit dir? Bin ich dir nicht hübsch genug? Bin ich dir nicht sexy genug? Und so weiter. Ja, das heißt jetzt, du benutzt nie Kondome, oder wie? Genau, ich habe schon auch zweimal einen AIDS-Test gemacht, HIV-Test, die sind negativ. Aber ich suche mir auch nicht jede Partnerin einfach so auf der Straßenecke aus, natürlich. Ne? Ja, du siehst es den Leuten nicht an. Und außerdem, neben HIV gibt es dann noch viele andere üble Sachen, die du dir auch holen kannst. Du kannst dir Hepatitis C holen, eine ebenso schwerwiegende, oft tödlich endende Erkrankung. Du kannst dir Syphilis holen. Ich hatte schon mal Chlamydien. Ja, das ist ja noch das harmlosere, aber ist auch nicht schön. Ja. Aber du kannst eben auch sehr schnell ein junger Vater werden. Ich glaube, dass du das auch nicht unbedingt möchtest. Du verlässt dich dann auf die Frauen, dass die schön verhüten. Ich sag das mal so, ich komme ja auch nicht in den Frauen, sondern außerhalb dann. Ja, gut, aber komm, hör mal. Wir sind beide Kerle, wir wissen, wie schnell das passieren kann. Du musst nicht komplett ejakulieren in einer Frau, um eine Frau schwanger werden zu lassen. Das stimmt. Also ich finde, damit müssen wir jetzt gar nicht reden. Das musst du dir einfach antrainieren mit dem Kondom. Ende der Debatte. Für dich, einmal für dich, damit du gesund bleibst und damit du nicht schon früh in Verantwortung kommst und Vater wirst. So. Ja, das stimmt schon so, Mian. Da hast du echt recht. Da gibt's nichts zu reden. Und das andere Ding ist, ich meine, du bist 22 Jahre. Viele Leute haben das in dem Alter, dass sie wirklich platzen, dass die Testosteron überfüllt sind und dass die einfach absolut viel Sex haben wollen. Hoffen wir mal, dass das nur eine Phase ist. Für viele ist das nur eine Phase. Das hält dann nicht so sehr lange an. Ja, bei mir ist das aber leider schon 4 Jahre und das mit dem Onanieren, es hat schon so ein Ausmaß genommen, dass ich habe mal weit weg studiert. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und habe mal in Sachsen studiert und auf der Fahrt immer dahin, das sind 550 Kilometer, da habe ich auch schon mal, wenn ich abends losgefahren bin, im Auto onaniert, während der Fahrt. Ja, so Geschichten habe ich auch schon gehört. Ja, das ist... Also es gibt da nur eine einzige Möglichkeit, wenn das wirklich zu belastend wird für einen Mann, für einen jungen Mann, kann man sich beim Arzt beraten lassen. Es gibt auch Medikamente, die einfach die Libido ein bisschen runterfahren. Das gibt es. Okay. Da musst du mit einem Hausarzt oder einem Urologen mal sprechen. Und also wenn es wirklich so belastend für dich ist und so lebensbestimmend. Ja, was hältst du denn davon, Domian? Meinst du, das ist normal in dem Ausmaß? Ja, oder? Das ist sehr schwer, was man da... Ja, es gibt, wie gesagt, junge Männer, die haben das. Für eine gewisse Zeit, für ein paar Jahre. Ich weiß nicht, wo das normal aufhört und wann es pathologisch oder krank, was heißt krankheitsmäßig bedingt, oder wenn es wirklich sehr belastend wird. Kann ich dir nicht sagen. Das kann man auch so theoretisch. Man kann es wohl theoretisch gar nicht sagen, sondern das ist abhängig von der betroffenen Person. Wenn du sagst, mir geht das tierisch auf den Senkel, mich beeinträchtigt das, ich kann nur noch an Sex denken, ich habe gar nichts anderes mehr im Kopf, ich kann gar nicht richtig studieren oder was immer du auch tust, dann würde ich zum Arzt gehen an deiner Stelle. Ja, dafür gibt es Chemie, die das ein bisschen runterdrückt. Das bedrückt mich, eigentlich würde mich das nicht so sehr bedrücken. Das Problem ist nur, das bedrückt mich sehr, weil ich dann auch, ich meine, Onanieren ist ja nicht gleichgestellt wie Sex. Und Sex ist ja so ein besseres Gefühl. Und wenn ich dann Lust auf Sex habe und keine Partnerin habe, dann fahre ich auch mal ins Bordell und gebe dann halt auch mal Geld aus. Und das passiert auch ein paar Mal im Monat. Und als Student hat man das Geld ja nicht. Und dann sehe ich da wieder Viertel des Monats ohne Geld da. Also alles spricht dafür, mal mit einem Arzt zu reden. Eigentlich schon. Ich habe mich bis jetzt geschämt, mit meinem Arzt zu reden, weil mein Hausarzt ist auch ein Bekannter von mir direkt. Ja, dann gehst du halt zum Arzt. Ja, das ist ein sehr guter Bekannter. Vielleicht hat mein Psychologe heute Nacht, der Frank, auch noch eine Idee. Willst du mit dem auch noch mal ein paar Worte reden? Ja, wenn du mir das so vorschlägst, kann ich es gerne machen, auf jeden Fall. Also würde ich sogar gerne machen. Das machen wir gerne. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und der Frank ruft dich gleich nochmal zurück. Okay? Und hier ist Johanna. Johanna ist 23. Guten Morgen, Johanna. Hallo, Domian. Hallo, Johanna. Freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. So, um was geht's? Bei mir geht es um meinen Freund. Wir sind 2,5 Jahre zusammen und der hat irgendwie diagnostiziertes ADHS. Das hat er mir ganz am Anfang mal so beiläufig erzählt, ist aber dann irgendwie auch untergegangen. Merkst du es nicht dagegen? Wie bitte? Merkst du es nicht? Doch, genau, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Also der hat mir das am Anfang mal erzählt, dass er das hat. Aber das hat, also er hat das auch so beiläufig erzählt irgendwie und ja, ich weiß nicht, ich habe mich damals irgendwie nicht weiter damit auseinandergesetzt und jetzt so in dem letzten halben Jahr sind mir halt so Sachen aufgefallen, wo ich denke, dass das vielleicht daran liegen könnte. Und zwar verhält er sich immer wenn wir in so Gruppen sind, ja, dann merkt man einfach immer, dass er immer so im Mittelpunkt stehen muss und sehr viel redet und sehr wild gestikuliert und so. Auch da ist immer die Frage, was ist persönlichkeitsbedingt das oder und wo fängt es an, pathologisch zu werden? Na, es gibt da einfach so aktive, narzisstische Menschen, die eben auch in so einer Situation sich gerne so in den Vordergrund stellen. Ist das unsympathisch? Ja, genau, das ist es. Das ist das. Also am Anfang ist mir das irgendwie nicht so aufgefallen. Ich wusste zwar, der ist extrovertiert und auch sehr offen und kommunikativ, aber das finde ich eigentlich auch gut. Also das gefällt mir ja auch einerseits, aber jetzt geht das irgendwie in so eine Richtung, wo das so unangenehm bis peinlich wird. Hast du noch ein paar Beispiele vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also, das Krasseste, was bis jetzt passiert ist, das war am Freitag. Da waren wir auf so einer Fotoausstellung in Düsseldorf und dann danach, da haben wir so Leute kennengelernt, also so Studenten auch, und die haben uns dann eingeladen, noch mitzukommen zu denen nach Hause in diese WG. Und wir kannten die aber gar nicht. Also wir haben die erst da kennengelernt. Und das war eigentlich auch total lustig. Und wir waren dann irgendwie 10 Leute da im Wohnzimmer. Und dann hörte ich schon so, ich habe das nur so halb mitgehört, wie mein Freund den einen von diesen Typen, die da gewohnt haben, halt so, ich weiß nicht, so denunzierte so ein bisschen. Der hat immer gesagt, ja, der war irgendwie IT-Entwickler und er hat das immer so wie schlecht gemacht oder so. Er meinte so, hä, du bist IT-Entwickler? Keine Ahnung, ich habe es halt nicht so ganz mitbekommen. Und dann meinte dieser Typ darauf, ja, wieso, was hast du denn schon zu bieten? Und dann hat er sich, also mein Freund jetzt, hat sich dann hingestellt und seine Hose ausgezogen. Nein. Samt der Unterhose. Nein. Und hat da allen Leuten sein Genital präsentiert. Und das war so peinlich. War dein Freund betrunken? Ja, wir hatten schon, also der hatte so ein paar Bier getrunken. Also auf dieser Ausstellung, aber das lag nicht am Alkohol. Der hat schon öfter so peinliche Sachen gemacht. Also das war jetzt der Gipfel. Mhm. Aber dass er generell so so unkontrolliert wird in so Gruppen und Gesellschaften, das war schon öfter. Wie haben denn die anderen Leute? Er war betrunken, aber das lag nicht nur am Alkohol. Also er war nicht total im Delirium oder total neben der Spur. Wie haben denn die anderen darauf reagiert? Also, da wir die ja alle gar nicht kannten, wir kannten nur zwei Leute. War es ja noch peinlicher. Ja, na, deswegen. Mhm. Ja, ja. Und also diese, einer war ein Kommilitone von ihm und das war die Freundin, die kannten wir aber auch nicht so gut. Und die anderen kannten wir gar nicht, erst seit dem Abend. Und die haben halt, ich glaube, die waren auch einfach nur so beschämt, die wussten nicht, was sie dazu sagen sollen. Also niemand hat uns rausgeschmissen, deswegen, aber. Das ist Fremdschämen, ne, wenn man sowas sieht. Es war so peinlich. Und ich habe es auch, der einen, die neben mir saß, meinte ich auch, oh Gott, das ist mir so unangenehm. Und die meinte sowieso, wenn er das Bedürfnis dazu hat, soll er doch machen. Aber das war nur die, also, ja, ne, das war die, die wir kannten auch. Mhm. Die anderen weiß ich nicht, was die darüber denken. Ich vermute, dass du hinterher mit ihm darüber gesprochen hast. Wie hat er sich denn gerechtfertigt? Ja, genau. Also ich habe dann dafür gesorgt, dass wir ziemlich schnell danach gehen, weil das einfach so unangenehm war. Dann sind wir zur Bahn gegangen und dann habe ich das halt auch angesprochen und meinte so, wie konntest du sowas machen? Ich wollte halt wissen, was ihn in dem Moment dazu antreibt, sowas zu machen. Also was denkt man, wenn man sowas macht? Genau, was denkt man? Also auch wenn man was getrunken hat, also nichtsdestotrotz, ne? Und dann meinte er, wieso? Er hat das halt überhaupt nicht eingesehen. Er meinte dann, wieso? Das war doch lustig. Außerdem hat der Typ doch gesagt, was hast du denn schon zu bieten? Wieso machst du denn jetzt so ein Theater? Also er hat das halt nicht eingesehen. Mhm. Der hat so getan, als wäre ich jetzt hier. Die biedere Prüde, die sich anstellt. Würde übertreiben. Wie lange hat er das denn überhaupt gemacht? Er hat die Hose runtergezogen und dann sagt man, hier, das habe ich zu bieten. Und wie lange stand er nackig im Raum? So, ich weiß nicht, so 4 Sekunden, also so 5 Sekunden bestimmt. Mhm. Gut, die sind der schon. Der hat dann das so in der Hand gehalten, alles. Und das war einfach so peinlich. Ich konnte gar nicht hingucken. Mhm. Ja. Wäre mir an deiner Stelle auch sehr peinlich gewesen, Johanna. Und ich wäre an deiner Stelle auch ziemlich sauer, wenn mein Freund so einen Auftritt hinlegen würde. Und mit ADHS hin und her, das würde ich damit nicht entschuldigen wollen. Der ist ja Herr seiner Sinne. Nee, er entschuldigt das auch gar nicht damit. Er sagt mir nie, ja, ich habe ja ADHS oder so. Das kommt nie zur Sprache. Ich erinnere mich jetzt nur, dass er mir das ganz am Anfang mal gesagt hat, dass das irgendwann mal wohl diagnostiziert wurde. Aber das ist nur meine Vermutung, dass es vielleicht daran liegt, dass er immer im Mittelpunkt stehen will. Und wenn es gar nicht anders geht, dann halt durch so peinliche Aktionen. Ja, da kann sicher ein Zusammenhang bestehen. Aber das entschuldigt, für mich ist diese Diagnose keine Entschuldigung, beileibe nicht. Nee, für mich auch nicht. Das Interessante ist ja in deinem Fall, dass er auch überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein hat. Er nimmt das ja ganz anders wahr, ne? Ja, voll. Er nimmt das total anders wahr und sagt, wieso, das war doch lustig. Ist das bei anderen Fällen auch so? Also da war schon mal sowas, da waren wir eingeladen auf einem Geburtstag von einem Friseur und auf dieser Party war halt nur dieser Friseur und so ganz viele Friseurinnen. Mhm. Und die kannten wir alle nicht. Mhm. Und mein Freund hatte sich nach Silvester die Haare abrasiert und die dann einfach lang wachsen lassen. Mhm. Sieht halt nicht besonders gut aus. Und dann kamen wir da rein und das Erste, was er diese ganzen Mädchen, diese ganzen Friseurinnen fragt, war, ja, wie findet ihr denn meine Frisur? Wie findet ihr denn dies? Und dann hatte er sich irgendwie ein Hemd und eine Jeans oder so angezogen und meinte, ja, wie findet ihr denn das Hemd? Wie findet ihr das denn mit der Jeans zusammen? Wie findet ihr dies? Und ach, keine Ahnung. Und wir kannten die auch alle gar nicht. Und das war einfach auch so, ich weiß nicht, ich würde nie irgendwo hingehen und dann die ganze Zeit die Leute fragen, wie findet ihr, wie ich aussehe oder wie findet ihr meine Schuhe oder ich weiß nicht. Ist er denn, wenn ihr beiden alleine seid, auch in ähnlicher Weise drauf? Nein, gar nicht. Das ist es ja. Wenn er dann auch so wäre, dann hätte ich das schon längst beendet, weil das würde ich ja nicht aushalten. Das ist es halt, wir wohnen auch zusammen seit anderthalb Jahren und zu Hause sind wir so ein Herz und eine Seele und wir verstehen uns total gut und ich habe mich noch nie mit jemandem so gut verstanden. Johanna, auch diese Geschichte da mit den Friseurinnen, da hast du hinterher ja sicherlich auch mit ihm gesprochen. Ja. War er da auch uneinsichtig und konnte deinen Standpunkt nicht verstehen? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ich meine schon, dass das da auch so war. Und da war noch das Schlimmste, da hat er noch sein Hemd hochgezogen und meinte, ja, wie findet ihr denn meinen Bauch? Ist schon ein bisschen viel geworden, weil er so ein irgendwie das Gefühl hatte, er hat eine Wampe. und meinte, ja, ist auch ein bisschen viel geworden. Und das waren halt auch so Leute, die wir gar nicht kannten. Und das war einfach also, Jana, so ich hätte ein großes Problem mit so einem Freund, muss ich ja ehrlich sagen. Ich finde, das ist ein guter Fall für eine Paarberatung, zu der ihr mal gehen solltet, weil dich das ja offensichtlich sehr ärgert. Die Sendung ist jetzt vorbei. Mein Psychologe ruft dich nochmal an und gibt dir ein paar Adressen an die Hand, okay? Ja, okay. So, mach mal, wir müssen jetzt Schluss machen hier. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke. In der Technik, Tim Dohnke. Morgen heißt unser Thema Wunder. Und ich möchte gerne mit euch reden, wie ihr schon einmal ein Wunder, wie auch immer geartet, erlebt habt. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis morgen. Ciao.